Yeah. Yeah. Yeah. Mach den Beat laut, motherfucking shit, Zollchemie ist am Start und leuchtet heller als ein Chris Baum. Ich spiel die Hauptrolle in eurem Albtraum. Ihr verkörpert deutschen Rap, ich nenn das Missbrauch. Dieser Rap holt euch zurück auf den Boden und Chemie marschiert straight Richtung oben. Ah, schleich mich an die Beute ran wie ein Schakal und jeder meiner Lines brennt heißer als Napalm. Und sie sagen, sowas konnte vorher keiner schreiben, ist ja auch kein Wunder, vorher kannte keiner meine Zeilen. Mit diesen Beats, diesem Flow, diesem Style. Und was dabei rauskommt, ist leider geil. Ich geh quer durch die Hölle, ah, what the fuck, schließ mit dem Teufel nen Pack, krass, und zieh ihn ab, krass, ratatata, mit der Barretata. Wer ist hier der Teufel, motherfucker, ha? Es geht jetzt voran, Digga, da kommt Freude auf. Ich bumm's das ganze Game mit nem Lauf wie durchs Freudenhaus, hol dies im Gesicht und die Sturmhauben auf. Zwei Finger hoch, der Rest braucht die Faust. Ich schreib meine Texte nur noch zu zweit, meine Wenigkeit und der Captain dabei. Das ergeht auf der Zunge wie ne Detonation. Ich nenn das Exekution durch Geschmacksexplosion. Eskalation, ah, ich geb die Regeln, bring die Schwerkraft zum Schweben und dein Herzschlag zum Stehen. Ab jetzt wird gehandelt, nicht mehr geredet. Und der Joint ist am Leuchten wie ein Leuchtturm im Nebel. Wir setzen die Segel Richtung Erfolg, überschreiten alle Grenzen, denn wir sind das Volk auf der Suche nach dem Kobold mit dem Sack voller Gold. Und dann wird beschlagnahmt wie beim Zoll. Geht auf die Knie, jetzt ist Zeit für Chemie. Mann, ich baller diese Penner mit rhythmenden Beats, übernehmen die Regie. Zieh in den Krieg und ich stürm deine Hood mit 100 Marines. Ich setze ein Zeichen, Bruder, jetzt wird es Zeit. Geht mir aus dem Weg, ich mach die Ellbogen breit. Ich geh nicht mehr weg, nein, ich beiß mich hier fest und ich scheiß auf den Rest. Go fuck yourself, ich mach kurzen Prozess wie ein Vaterschaftstest. Lobet den Herrn, denn der Vater ist weg. Ich hab nichts zu verlieren, außer Respekt. Auf diesem Beat bin ich wie Kalmund, einfach zu fett. Ich will nicht behaupten, dass alle Rapper scheiße sind, aber was Fakt ist, dass sie nicht die geilsten sind. Was für ein Freak, was für ein verkackte Genie. Zwischen Deutschrap und mir, Bruder, stimmt die Chemie.